einen Fremden an der Bar, so einen Hektiker und Stressmann, der nicht mehr zu bremsen war. Die Hände waren ganz zittrig und die Zunge hing ihm raus und die Füße sahen vom vielen Rumrennen breit getreten aus. Er hing darum mit seiner schicken Straßenkreuzerbraut, so ein armes kleines Mädchen, nicht sehr schön, doch dafür laut. Er raunte was von Zeit ist Geld und guckte ganz verschwommen. Da blieb ich stehen und hab ihn mir ganz kurz mal vorgenommen. Oh Junge, halt die Luft an, sechs Dinge braucht der Mann. Ein Huhn im Topf, ein Dach überm Kopf, ne Frau, die dich bei guter Laune hält. Du brauchst Benzin in den Tanken, Kasten Bier im Schrank. Eine Handvoll Kleingeld. Das ist ein bisschen dürftig, sprach er, wer zahlt mir den Strom? Wer zahlt mir den Kredit vom Wagen? Wer putzt mir den Chrom? Ich will's ein bisschen schön haben und das kostet ne Mark und zehn. Ich kann's auch billiger haben, doch dann ist nicht mehr so schön. Oh Junge, halt die Luft an, sechs Dinge braucht der Mann. Ein Huhn im Topf, ein Dach überm Kopf, ne Frau, die dich bei guter Laune hält. Du brauchst Benzin im Tanken, Kasten Bier im Schrank. Und ne Handvoll Kleingeld. Weiß es noch wie heute, denn ich trank grad noch ein Bier. Da plötzlich stand sein Mädchen auf und setzte sich zu mir. Warf all den Schmuck und Plunder geradewegs an seinen Kopf und lebt jetzt unter meinem Dach, kocht Huhn im Topf. Na Junge, ich hab's dir ja gleich gesagt, sechs Dinge braucht der Mann. Ein Huhn im Topf, ein Dach überm Kopf, ne Frau, die dich bei guter Laune hält. Du brauchst Benzin im Tanken, Kasten Bier im Schrank. Und ne Handvoll Kleingeld. Du brauchst ein Huhn im Topf, ein Dach überm Kopf, ne Frau, die dich bei guter Laune hält. Du brauchst Benzin im voll Kleingeld.